in unserer Welt wird sich alles um das, was uns zu uns gefällt. Verstehst du, du bist vermittelt und gemacht und du bist und du hast gedacht und du warst und du bist und du bist. Und heute stehst du da und du sagst, du bist ein Faschist oder ein Linksradikalist oder du bist ein Buddhist oder ein Vitamin irgendwie verbrauchender Mensch. Verstehst du, du hast ein Gedicht. Du bist nur ein Wichser. Wir lachen Wichser, die uns woohoo!